FSK 93 mit der Sendung Wo keins ist, ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Es werden gleich zu hören sein Susanne Sippel, Michael Löbig und Martin Blumentritt. Aber bevor wir mit der Dialektik beginnen, hören wir die erste der musikalischen Mitratschim, Pinchas, von Max Dölemann aus seinem Album Jakobstraum. Das war eine Komposition von Max Dölemann, vorgetragen von Esther Kotarski. Martin Vorfahre hat das Schlagwerk bedient und Max Dölemann spielte Klavier. Es handelt sich da um musikalische Reflexionen und jetzt beginnen wir mit unseren philosophischen. Wir haben in der vorherigen Sendung bereits über das Verhältnis von Wirklichkeit, von Verständnis von Wirklichkeit gesprochen. Existenz, Ding und Eigenschaften, Kraft und Äußerung, Inneres und Äußeres. Die absolute Wirklichkeit, um die es Hegel geht, die also nicht mehr eines anderen bedarf, um zu sein, ist die Einheit von Inneren und Äußeren. Diese ist erst einmal nur als Einheit gesetzt und damit unbestimmt. Das Absolute ist also zunächst einmal abstrakte Identität oder unbestimmt. Sie entspricht der Substanz des Spinoza, wie Hegel in der Anmerkung explizit macht. Warum das ausgerechnet in dem letzten Abschnitt der Wesenslogik, dem Schluss der objektiven Logik, der zur subjektiven Logik, die den Begriff des Begriffs zum Thema hat, warum dort Spinoza vorkommt, wo doch gerade das Werden, das Subjekt, das Werden des Subjekts sich vollenden soll, soll verständlich gemacht werden. Der junge Schelling hatte den vollendeten Dogmatismus mit Spinoza identifiziert. Der Irrtum sei, dass er die Idee des Absoluten außerhalb alles Ichs setze. In einem Brief Schellings an Hegel wird auch deutlich, wie auch dieser Spinoza interpretiert. Ich bin indessen Spinozist geworden. Staune nicht. Du wirst bald hören. Wie? Spinoza war die Welt, das Objekt schlechthin im Gegensatz gegen das Subjekt. Alles. Mir ist es das Ich. Der eigentliche Unterschied der kritischen und der dogmatischen Philosophie scheint mir darin zu liegen, dass jene vom absoluten Objekt oder Nicht-Ich ausgeht. Die letztere, in ihrer höchsten Konsequenz, führt auf Spinozas System, die erste aufs Kantische. Vom Unbedingten muss die Philosophie ausgehen. Nun fragt sich, wo das Unbedingte liegt, im Ich oder im Nicht-Ich. Ist diese Frage entschieden, so ist alles entschieden. Mir ist das höchste Prinzip das reine, absolute Ich, das heißt, das Ich, inwiefern es bloßes Ich, noch gar nicht durch Objekte bedingt, sondern durch Freiheit gesetzt ist. Das A und O aller Philosophie ist Freiheit. Schelling war also Spinozist geworden. Als wir die Beziehung von Hegels Logik der Reflexion zu Kants transzendentaler Aperzeption und zu Fichtes Wissenschaftslehre diskutierten, haben wir diese Begriffe Ich, Nicht-Ich und deren Einheit schon kennengelernt. Die Einheit des Bewusstseins ist gegenüber den mannigfaltigen Bestimmungen substanziell, also gleichbleibend, während sich die Bestimmungen immer wieder ändern. So kann man das Transzendentalsubjekt auch als Substanz bezeichnen und damit Spinoza eine andere Deutung geben. Dies haben wir auch bereits schon gezeigt an der Bewegung vom Empirismus Humes zu Kant. Der Empirismus Humes hatte das Bewusstsein der Substanz bereits ins Subjekt verlegt, als Gewohnheit der Mannigfaltigkeit Einheit zu verleihen. Kant verlegt diese Kompetenz des Subjekts ins transzendentale Subjekt, das wie die Substanz in der Tradition sich gleich bleibt in seinen veränderlichen Bestimmungen und Inhalten. Bei Spinoza finden wir eine Interpretation des Dualismus von Descartes, der Denken und Ausdehnung, also res cogitans und res extensa, als zwei Substanzen ansieht, die unabhängig voneinander sind. Die dritte Substanz, Gott, unterscheidet sich davon, dass sie nicht endliche, sondern unendliche Substanz ist. Spinoza hatte dann eine Interpretation geliefert, die er sozusagen vor dem Fürsten machen wollte, wo er Descartes interpretierte und aus dem sich dann auch seine Philosophie letztendlich entwickelte. Und da wurde dann die dritte Substanz zum Ausgangspunkt. Spinozas Interpretation, die gleichzeitig Kritik an Descartes ist, akzeptiert nur die eine Substanz und erklärt Denken und Ausdehnung, Denken und die ausgedehnte Welt, zu Attributen der einen Substanz. Das heißt, das, was der Verstand als zu ihrem Wesen gehörig erkennt, wie er sich ausdrückt. Also das sind die Attribute. Die werden vom Verstand dem Wesen sozusagen aufgedrückt. Hegel erkennt da auch das Verhältnis von Sein und Bestimmtheit des Parmenides wieder und kritisiert Spinoza, dass er in Seinslogik zurückfiele. Dies ist im Ganzen die spinozistische Idee. Es ist dasselbe, was bei den Eleaten das On. Es ist die morgenländische Anschauung, die sich mit Spinoza zuerst im Abendlande ausgesprochen hat. Im Allgemeinen ist darüber zu bemerken, dass das Denken sich auf den Standpunkt des Spinozismus gestellt haben muss. Das ist der wesentliche Anfang alles Philosophierens. Wenn man anfängt zu philosophieren, so muss man zuerst Spinozist sein. Die Seele muss sich baden in diesem Äther der einen Substanz, in der alles, was man für wahr gehalten hat, untergegangen ist. Es ist diese Negation alles Besonderen, zu der jeder Philosoph gekommen sein muss. Es ist die Befreiung des Geistes und seine absolute Grundlage. Der Unterschied von der eleatischen Philosophie ist nur dieser, dass durch das Christentum in der modernen Welt im Geiste durchaus die konkrete Individualität vorhanden ist. Und er kritisiert die Starrheit der Substanz, die er nach Hegel, in der Phänomenologie des Geistes ist das ausgesprochen, Subjekt werden soll, etwas Lebendiges werden soll. Diese spinozistische Idee ist als wahrhaft, als begründet zuzugeben. Die absolute Substanz ist das Wahre, aber sie ist noch nicht das ganze Wahre. Sie muss auch als in sich tätig, lebendig gedacht werden und eben dadurch sich als Geist bestimmen. Die spinozistische Substanz ist die allgemeine und so die abstrakte Bestimmung. Man kann sagen, es ist die Grundlage des Geistes, aber nicht als der absolut unten festbleibende Grund, sondern als die abstrakte Einheit, die der Geist in sich selbst ist. Wird nun bei dieser Substanz stehen geblieben, so kommt es zu keiner Entwicklung, zu keiner Geistigkeit, Tätigkeit. Jetzt dürfte auch etwas vom systematischen Stellenwert des Wirklichkeitskapitels der Wesenslogik deutlich geworden sein. Wo Hegel darauf los will, also der Terminus ad quem, das Wohin, ist ja der Begriff, wie er in der subjektiven Logik mit Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnen dargelegt wird. In der Geschichte der Philosophie kommt genau das in der Spinoza-Interpretation vor, wenn das Verhältnis von Substanz, Attributen und Modi diskutiert wird. Diese Textstelle stellt in gewisser Weise einen Schlüssel dar, um das Wirklichkeitskapitel zu verstehen in seinem systematischen Zusammenhang mit der Begriffslogik. Spinoza steigt von dem Allgemeinen der Substanz herunter durch das Besondere, Denken und Ausdehnung, herunter durch das Besondere, Denken und Ausdehnung zum Einzelnen, Modificatio. Er hat alle drei Momente, oder sie sind ihm wesentlich. Aber den Modus, wohin die Einzelheit fällt, erkennt er nicht für das Wesentliche oder nicht als Moment des Wesens selbst im Wesen, sondern im Wesen verschwindet er oder er ist nicht zum Begriffe erhoben. Denken hat nur die Bedeutung des Allgemeinen, nicht des Selbstbewusstseins. Dieser Mangel, die Vertilgung des Moments des Selbstbewusstseins im Wesen, ist es, was von einer Seite so sehr gegen das spinozistische System empört, weil es das Für-sich-Sein des menschlichen Bewusstseins, die sogenannte Freiheit, das heißt eben die leere Abstraktion des Für-sich-Seins, aufhob und dadurch Gott von der Natur und dem menschlichen Bewusstsein unterschieden, nämlich an sich im Absoluten. Anderenteils aber das philosophisch Unbefriedigende hat, dass eben das Negative nicht an sich erkannt ist. Das Denken ist das absolut Abstrakte. Eben dadurch ist es das absolut Negative. Es ist so in Wahrheit, aber so ist es nicht gesetzt als das absolut Negative. Herr Spinoza war ja ein Jude, der auch in seiner jüdischen Gemeinde in Verruch geraten war. Das hängt aber mehr damit zusammen, dass er zu den Rationalisten gehörte und sich vehement gegen Kabbalisten und Irrationalisten zur Wehr setzte und wurde dann aus der Gemeinde dann ausgeschlossen. Die Interpretation Spinozas durch den deutschen Idealismus war allerdings vermittelt über eine Polemik von Friedrich Heinrich Jacobi, über den allerdings Spinoza dann in dieser Zeit immer wieder auf den Tisch gelegt wurde und bekannter wurde. Spinoza wurde nämlich damals dann doch irgendwie wie ein toter Hund behandelt. Nicht? Das, noch Marx erinnert daran, nicht? Dass man ihn wie einen toten Hund behandelt hatte. Ob das so intendiert ist, wie das über die Interpretation Jacobis dann in den deutschen Idealismus kam und ob da nicht etwas anderes dahinter steckt, ist eine Frage, die mal vielleicht gesondert geklärt werden müsste, könnte unter Umständen auch für die Dialektik eine bestimmte Bedeutung haben. Das erste Kapitel des dritten Abschnitts der Wesenslogik hat es also durchaus in sich, und wir haben es hier mit dem Exkurs auf Hegels Spinoza-Interpretation, so hoffe ich, etwas eingängiger gemacht. Ohne den Kontext auch zu Schillings Frühphilosophie ist es schwerlich einsichtig zu machen, warum diese spinozistischen Begriffe hier auftauchen. Es ist allerdings noch ein Kontext zu berücksichtigen, die Kritik von Aristoteles an Platon, die in der großen Logik, der Wissenschaft der Logik nicht erwähnt wird, aber doch in einem Zusatz in der Logik der Enzyklopädie. Sie bezieht sich auch auf denselben Kontext und macht deutlich, dass die aristotelische Wirklichkeitsauffassung strukturierend auf den dritten Abschnitt eingewirkt hat. Diese Textstelle macht so einiges deutlich, was Dialektik bedeutet, sodass wir sie ausführlich zitieren. Insbesondere wird die Auflösung des kartesischen Dualismus hier deutlich, auch dass Theorie und Praxis bei Hegel eine Einheit bilden. Bloße Ideen werden abgewertet. Sie müssen schon Wirksamkeit Wirkmächtigkeit besitzen, wenn sie wirkliche Ideen sein sollen. Idee ist nicht bloß ein ohnmächtiges Ideal nach Hegel. Die Wirklichkeit und der Gedanke, näher die Idee, pflegen trivialerweise einander entgegengesetzt zu werden, und man kann demgemäß häufig sagen hören, gegen die Richtigkeit und Wahrheit eines gewissen Gedankens sei zwar nichts einzuwenden, allein dergleichen finde sich nicht in der Wirklichkeit oder sei in der Wirklichkeit nicht auszuführen. Diejenigen, welche so sprechen, beweisen indes dadurch, dass sie weder die Natur des Gedankens noch die der Wirklichkeit gehörig aufgefasst haben. Einerseits nämlich wird bei solchen Reden der Gedanke als gleichbedeutend mit subjektiver Vorstellung, Plan, Absicht und dergleichen und andererseits die Wirklichkeit als gleichbedeutend mit der äußerlichen, sinnlichen Existenz angenommen. Im gemeinen Leben, wo man es mit den Kategorien und deren Bezeichnung eben nicht so genau nimmt, mag dergleichen hingehen und mag es immerhin der Fall sein, dass zum Beispiel der Plan oder die sogenannte Idee einer gewissen Steuereinrichtung an sich ganz gut und zweckmäßig ist, dass dergleichen aber in der gleichfalls sogenannten Wirklichkeit sich nicht findet und unter den gegebenen Verhältnissen nicht durchzuführen ist. Wenn indes der abstrakte Verstand sich dieser Bestimmungen bemächtigt und ihren Unterschied dahin steigert, dieselben als einen fixen und festen Gegensatz zu betrachten, dergestalt, dass man in dieser wirklichen Welt sich die Ideen aus dem Kopf schlagen müsse, so ist dergleichen im Namen der Wissenschaft und der gesunden Vernunft auf das Entschiedenste von der Hand zu weisen. Einerseits nämlich stecken die Ideen gar nicht bloß in unseren Köpfen und ist die Idee überhaupt nicht etwas so Ohnmächtiges, dessen Realisierung nach unserem Belieben erst zu bewerkstelligen oder auch nicht zu bewerkstelligen wäre, sondern dieselbe ist vielmehr das schlechthin Wirkende zugleich und auch Wirkliche, und andererseits ist die Wirklichkeit nicht so schlecht und unvernünftig wie gedankenlose oder mit dem Denken zerfallene und heruntergekommene Praktiker sich einbilden. Die Wirklichkeit, im Unterschied von der bloßen Erscheinung, zunächst als Einheit des Inneren und des Äußeren, steht so wenig der Vernunft als ein anderes gegenüber, dass dieselbe vielmehr das durchaus Vernünftige ist, und was nicht vernünftig ist, das ist eben um deswillen auch nicht als wirklich zu betrachten. Dem entspricht übrigens auch der gebildete Sprachgebrauch insofern, als man zum Beispiel Anstand nehmen wird, ein Dichter oder ein Staatsmann, die nichts Tüchtiges und Vernünftiges zustande zu bringen wissen, als einen wirklichen Dichter oder einen wirklichen Staatsmann anzuerkennen. In der hier besprochenen gemeinen Auffassung der Wirklichkeit und der Verwechslung desselben mit dem handgreiflichen und unmittelbar wahrnehmbaren ist dann auch der Grund jenes weit verbreiteten Vorurteils hinsichtlich des Verhältnisses der aristotelischen zur platonischen Philosophie zu suchen. Diesem Vorurteil zufolge soll der Unterschied zwischen Platon und Aristoteles darin bestehen, dass während der Erstere die Idee und nur die Idee als das Wahre anerkenne, der Letztere dagegen mit Verwerfung der Idee sich an das Wirkliche halte und um deswillen als der Begründer und Heerführer des Empirismus zu betrachten sei. Darüber ist zu bemerken, dass allerdings die Wirklichkeit das Prinzip der aristotelischen Philosophie bildet, jedoch nicht die gemeine Wirklichkeit des unmittelbar Vorhandenen, sondern die Idee als Wirklichkeit. Die Polemik des Aristoteles gegen Platon besteht näher darin, dass die platonische Idee als bloße Dynamis bezeichnet und dagegen geltend gemacht wird, dass die Idee, welche von beiden gleicherweise als das allein Wahre anerkannt wird, wesentlich als Energia, das heißt als das Innere, welches schlechthin heraus ist, somit als die Einheit des Inneren und Äußeren oder als die Wirklichkeit in dem hier besprochenen, emphatischen Sinn des Wortes zu betrachten sei. Ja, die Begriffe Dynamis und Energia, die hatten wir ja schon gehabt, nicht? Die lateinischen Äquivalente sind also von Dynamis die Potentia, man kann es auch Potenz nennen, reale Möglichkeit. Hegel nennt es auch manchmal an sich sein und schreibt in Klammern dann Dynamis. Bei der Energia handelt es sich dann um die Wirksamkeit, das lateinische Actus. Manchmal redet Hegel von Actuosität, das sind so äquivalente Ausdrücke. Und beides gehört bei Aristoteles zusammen in seiner Metaphysik. Die ist nämlich so konzipiert, dass auch Prozesse also mit umfasst werden, nämlich was er Entelechie nennt, nicht? So eine Wirklichkeit, die sich am Ende hat, nicht? Wo die, was an sich vorhanden ist, dann am Schluss heraus ist, was also der realen Möglichkeit nach vorhanden ist, am Schluss dann heraus ist, nicht? Das ist dann die Energia, damit ist dann das, was in der Möglichkeit enthalten ist, dann vollständig heraus. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass etwas nicht vollständig heraus ist, und dann hätten wir dann eine Utopie. Auch bei Leibniz, als ein Denker der Neuzeit, spielt die Entelechie eine sehr große Rolle in seiner Monadenlehre. Da ist auch immer von Dynamis und Energia die Rede, in spezifischen Termini dann bei Leibniz. Und so ist dann die Metaphysik des Aristoteles auch in die Neuzeit hineingekommen und wird allerdings etwas anders interpretiert, nämlich von einer Subjektphilosophie her. Aber hier wird auch schon deutlich, dass also Idee nicht eine bloße Vorstellung ist, sondern das ist, was wirkmächtig ist und was die Wirklichkeit strukturiert, die gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt, Hegel schreibt an einer Stelle, wenn der Kopf erstmal aufgeräumt ist, das Reich der Gedanken aufgeräumt ist, nicht, dann kann die Wirklichkeit nicht mehr bestehen. Also wenn an einer Stelle das, was wirklich ist, vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich, nicht? Da gibt es auch äquivalente Sätze wie das, was vernünftig ist, wird wirklich. Da ist dann der dynamische, jetzt nicht im aristotelischen Sinne, sondern im neuzeitlichen Sinne, Aspekt mehr betont. Das führte dann ja, worauf wir irgendwann nochmal kommen werden, wenn wir die Marx'sche Hegel-Kritik genauer betrachten, zu einer Spaltung in eine junghegelianische und eine späthegelianische Schule. Die reißen diesen Satz in einem gewissen Sinne auseinander. Die Junghegelianer wollen mehr dieses dynamische Aktive im Moment betonen, nicht? Interpretieren dann die Idee mehr utopisch, nicht? Während die Althegelianer mehr das System betonen. Und Hegel dann affirmativer interpretieren, als Hegel sich selber interpretieren wollte. Heinrich Heine hatte ja da mal Bemerkungen darüber gemacht, dass in einem Seminar, ich glaube, es war über die Rechtsphilosophie, Hegel augenzwinkert zu ihm dann so einige Ausführungen machte, nicht? Dass in seiner Rechtsphilosophie das nicht so zu nehmen ist, wie ein oberflächlicher Geist es gerne verstehen möchte, nicht? Dass da also doch noch was dahinter steckt an revolutionärem Potenzial, nicht? An französischer Revolution. Also das ist auch überliefert, nicht? Heine hat ja mal in einem Hegel-Seminar gesessen. Aber was wir hier sehen, ist, dass also Hegel als ein Denker der Moderne oder anders ausgedrückt, moderner Denker korrekt beschrieben ist. Obwohl er paradoxerweise, also Spinoza Kant mit aristotelischer Kritik an Platon verflüssigt. Aber das geht durchaus. Nicht das Moderne daran ist, dass das menschliche Bewusstsein als eines betrachtet wird, das Wirklichkeit strukturiert. Also die Wirklichkeit wird nicht mehr als ein bloß Vorgegebenes betrachtet, sondern als eines, das von Menschen immer mehr geschaffen wird. Das führt dann auch zu dem Lob von Marx, nicht? In den berühmten Feuerbach-Thesen kommt das ja immer wieder vor, nicht? Dass dieses aktivische Moment, das praktische Moment im deutschen Idealismus entwickelt ist. Und da wird dann Feuerbach kritisiert, der mehr nur das Sinnliche betont. Wobei Feuerbach teilweise von der Kritik auszunehmen ist, weil Marx etwas einseitig rezipiert hat und nicht alle Schriften kannte. In manchen Schriften ist das aktivische Moment bei Feuerbach auch schon betont. Aber es ging da immer darum bei Marx natürlich, dass die Sinnlichkeit nicht nur eine passive, kontemplative ist, sondern auch ein aktivisches Moment hat, also Wirklichkeit formierend. Nicht? Heute wissen wir aus der Wahrnehmungspsychologie, dass das sogar für die Wahrnehmung gilt, dass sie die gegenständliche Wirklichkeit verändert. Also Hegels Wirklichkeitskapitel ist so strukturiert, dass wir mit einer abstrakten Identität der formellen Wirklichkeit beginnen. Dann die Differenz folgt, reale Möglichkeit und Notwendigkeit, und dann zur Identität, als konkreter Identität, wieder zurückgekehrt wird. Eben als Widerspruch. Und das haben wir dann das Absolute oder absolute Notwendigkeit oder ein absolutes Verhältnis, das selbstbezüglich zu denken ist. Ich, wenn von einem absoluten Verhältnis gesprochen wird bei Hegel, und das kommt bei ihm ja immer wieder vor, wenn wir also Absolutes und Relatives sind ja immer entgegengesetzt. Aber wenn jetzt ein Verhältnis, also eine Relation, absolut ist, dann ist das bei Hegel natürlich eine selbstbezügliche Relation. Damit ist dort dann die Relativität aufgehoben in diesem Verhältnis. Das entspricht traditionellen Begriffen, nicht, wie das ens a se, also ein Sein des aus sich heraus, nicht, im Gegensatz zum ens ab alio, nicht, einem Sein, denn das durch ein anderes bedingt ist. Das spielt für Hegel auch im Begriff der wahren Unendlichkeit auch eine sehr große Rolle. Nicht? Die wahre Unendlichkeit wird unterschieden von der schlechten Unendlichkeit, also das Nicht-Aufhören-Könnens, das immer wieder Fortsetzens. Und das hat auch etwas mit diesem Ens a se zu tun und mit einem absoluten Verhältnis. Das Bild, das Hegel dafür in der Regel verwendet, ist das des Kreises. Aber dies, was jetzt Hegel jetzt macht, nicht, das Formelle, das Inhaltliche und dann wieder das Absolute, also die Einheit von beiden, das nennt er immer wieder das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten. Das Absolute, was nur Beziehung ist, insofern es sich auf sich bezieht, ist im dritten Schritt nicht mehr abstrakte Identität, sondern konkrete Identität oder Widerspruch. Einheit des Gegensätzlichen. Was jetzt in der Wesenslogik immer wieder auftaucht, ist dass diese Rückkehr. Das bedeutet ja, dass er die Kreisform, man könnte es auch eine Spiralform nennen, insofern ja, wenn man den Kreis durchschritten hat, man eigentlich höher ist. Nicht? Man müsste das dann in irgendeiner Form dreidimensional denken. Nicht? Aber dafür war ihm dann doch das Bild des Kreises, weil das traditionell ja auch schon in der Antike eine Rolle spielte, zu lieb. Nicht? Ja, diese Gedanken sollte man sozusagen dann im Hinterkopf behalten, wenn wir spätestens dann bei Marx auf den Begriff des Werts kommen. diese Gedankenfiguren. Aber das müssen wir, glaube ich, auch noch bei Hegel dann etwas im zweiten Teil etwas deutlicher machen. Ja, genau. Die Einheit des Absoluten, die von Inneren und Äußeren, ist zunächst einmal unbestimmt geworden, in Unmittelbarkeit versunken. Alle Bestimmtheit ist zunächst aufgelöst, damit sie entwickelt werden kann. Der Anfang, man erinnert sich noch an die erste Sendung über die Anfangsproblematik, da hatten wir das dann auch schon. Der Anfang ist, wie immer bei Hegel, abstrakt. Im ersten Kapitel, das mit das Absolute überschrieben ist und mit der Auslegung des Absoluten beginnt, schreibt Hegel: Das Absolute ist nicht nur das Sein, noch auch das Wesen. Jene ist die erste unreflektierte Unmittelbarkeit, diese die reflektierte. Jedes ist ferner Totalität an ihm selbst, aber eine bestimmte. Am Wesen tritt das Sein als Existenz hervor, und die Beziehung von Sein und Wesen hat sich bis zum Verhältnisse des Inneren und Äußeren fortgebildet. Das Innere ist das Wesen, aber als die Totalität, welche wesentlich die Bestimmung hat, auf das Sein bezogen und unmittelbar Sein zu Sein. Das Äußere ist das Sein, aber mit der wesentlichen Bestimmung, auf die Reflexion bezogen, unmittelbar ebenso verhältnislose Identität mit dem Wesen zu Sein. Das Absolute selbst ist die absolute Einheit beider. Es ist dasjenige, was überhaupt den Grund des wesentlichen Verhältnisses ausmacht, das als Verhältnis nur noch nicht in diese seine Identität zurückgegangen und dessen Grund noch nicht gesetzt ist. Ja, hier haben wir Bestimmungen, die wir in der letzten Sendung gebracht haben, Inneres und Äußeres, noch einmal thematisiert bei Hegel. Das Innere ist das Wesen, aber als die Totalität, welche wesentlich die Bestimmung hat, auf das Sein bezogen und unmittelbar Sein zu Sein. Das Äußere ist das Sein, aber mit der wesentlichen Bestimmung auf die Reflexion bezogen zu sein. Hier sehen wir auch schon, dass die Bestimmung, die wir gleich noch bekommen, mit der Möglichkeit hier auch eine Rolle spielen. Nicht das Innere ist ja als Möglichkeit gedacht, was heraus ist, nicht, was als unmittelbar Vorhandenes zu gelten hat, das ist dann ja nicht mehr Möglichkeit, sondern Realität oder Wirklichkeit. Nicht? Und das muss man bei Hegel dann immer mitdenken. Und auch hier beim Absoluten. Das Absolute, so Hegel, hat die Bestimmung, absolute Form zu sein. Nicht mehr als Identität, die einfache Bestimmtheiten sind, sondern als Identität, deren Momente jedes an sich die Totalität sind, der vollständige Inhalt. Die Identität des Absoluten ist somit dadurch die absolute, dass jede seine Teile selbst das Ganze oder jede Bestimmtheit die Totalität ist. Das heißt, dass die Bestimmtheit überhaupt ein schlechthin durchsichtiger Schein, ein in seinem Gesetztsein verschwundener Unterschied geworden ist. Wesen, Existenz, an sich seiende Welt, Ganzes, Teile, Kraft, diese reflektierten Bestimmungen erscheinen dem Vorstellen als an und für sich geltendes, wahres Sein. Das Absolute aber ist gegen sie der Grund, in dem sie untergegangen sind. Weil nun im Absoluten die Form nur die einfache Identität mit sich ist, so bestimmt sich das Absolute nicht. Denn die Bestimmung ist ein Formunterschied, der zunächst als solcher gilt. Weil es aber zugleich allen Unterschied und Formbestimmung überhaupt enthält, oder weil es selbst die absolute Form oder Reflexion ist, so muss auch die Verschiedenheit des Inhalts an ihm hervortreten. Aber das absolute Selbst ist die absolute Identität. Dies ist seine Bestimmung, indem alle Mannigfaltigkeit der an sich Seienden und der erscheinenden Welt oder der innerlichen und äußerlichen Totalität in ihm aufgehoben ist. Ja, hier haben wir die Identität von Inneren und Äußeren, von Möglichkeit und Wirklichkeit, von Kraft und Äußerung, das sind von Potenz immer und Akt. Potenz und Akt, da kann man auch noch mehr Paare nehmen. Nicht? Dynamis wird auch manchmal als Kraft bezeichnet, nicht? Manchmal wird es auch als Vermögen bezeichnet. Das kommt parallel in den Texten vor. Nicht? Und sie haben dann immer gewisse Bedeutungsnuancen. Nicht? Das hat es allerdings auch schon bei Aristoteles gehabt. Nicht? Also wenn dann von erster Potenz und zweiter Potenz die Rede ist, nicht? Wir kennen, also es gibt dann einen schönen Witz von Heinz Erhardt, nicht? Kannst du Klavier spielen? Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht probiert. Nicht? Da ist in einem anderen Sinne, also von einem Können, einer Kraft, einem Vermögen die Rede, nicht? Wenn man da nachfragt, kannst du Klavier spielen, möchte man ja eigentlich wissen, ob man das gelernt hat und es deswegen kann, nicht? Und manchmal kann auch einer, der es gelernt hat, gar nicht Klavier spielen, weil in diesem Raum, wo er sich gerade befindet, kein Klavier befindet. Nicht? Das sind alles Arten von Möglichkeit und von realen Möglichkeiten, die Hegel hier so abwägt. Nicht? Das gab es dann auch schon bei Aristoteles. Nicht? Wesen und Erscheinung, Inneres und Äußeres, Kraft und Äußerung, die ja, wie wir in den vorherigen Sendungen interpretiert haben, die denselben Inhalt haben, haben hier also einen Formunterschied. Immer so zweimal das Gleiche, aber mit einem Formunterschied. Wir haben es in dem Begriffspaar Form und Wesen ja auch schon gehabt, nicht? Dass ein und dasselbe Wesen einen Formwandel, könnte man sagen, durchzieht, nicht? So wie diese Figur bei Star Trek. Und hier hat auch das Absolute sozusagen zwei Momente, nicht, die Formunterschiede haben. Die Auslegung des Absoluten ist aber nach Hegel das Tun des Absoluten selber. Als Positive nennt er das Scheinen. In ihrer wahrhaften Darstellung ist diese Auslegung das bisherige Ganze der logischen Bewegung der Sphäre des Seins und des Wesens, deren Inhalt nicht von außen als ein gegebener und zufälliger aufgerafft, noch durch eine ihm äußere Reflexion in den Abgrund des Absoluten versenkt worden ist, sondern sich an ihm durch seine innere Notwendigkeit bestimmt hat und als eigenes Werden des Seins und als Reflexion des Wesens in das Absolute als in seinen Grund zurückgegangen ist. Ja, das Zurückgehen in den Grund, haben wir hier nacheinander schon ein paar Mal gehört. Nicht? In der Logik der Reflexionsbestimmung endete es ja auch mit dem Zugrundegehen der Reflexionsbestimmung, nicht des Widerspruchs in den Grund. Das Zugrundegehen hat also eine Doppelbedeutigkeit, die wir in der Alltagssprache ja auch kennen. Nicht? Wenn jemand zugrunde geht, geht es ihm normalerweise nicht ganz so gut. Aber hier ist natürlich noch eine andere Bedeutung damit gemeint, nicht? Dass etwas zu einem Grund wird, nicht? Begründenden Charakter annimmt. Das ist das andere zum Zugrundegehen. Und das Zurückgehen in den Grund bedeutet ja auch, dass das Fortschreiten in der Hegelschen Logik ja ein Rückgang in den Grund ist. Das heißt, dass das Vor ist eigentlich ein Zurückschreiten. Auf einer höheren Ebene. Auf einer höheren Ebene, weswegen diese Kreisfigur hier auch eine Rolle spielt. Man kann das auch systematisch als ein Einholen von Voraussetzungen bezeichnen. Nicht, wo wir jetzt dicht am Ende der Wesenslogik sind, nicht einer objektiven Logik, wo die zu Ende geführt wird, kann man sich das dann endlich mal deutlich machen, nicht, dass das so eine Kreisfigur ist, nicht, und sie endet dann im Begriff. Nicht? Die ganze objektive Logik ist das Werden des Begriffs, nicht? Genesis des Begriffs, Entwicklung des Begriffs, aber in einer Art und Weise, die nach und nach immer methodischer und immer reflektierter wird. Also immer mehr Gedankenbestimmungen kommen dort hinein, die am Anfang, wo nur vom reinen Sein die Rede war, da zwar noch nicht die Rede war, aber das war im Grunde genommen schon vorausgesetzt. Aber wir können ja nicht mit dem Ganzen und seinen ganzen mannigfaltigen Bestimmungen wie aus der Pistole geschossen, wie Hegel sich da einmal ausdrückt, anfangen. Nicht? Wir können nur mit unbestimmt anfangen. Wobei Hegel dann auch noch aus der Not eine Tugend macht, nicht? Indem er eine Äquivokation ausnutzt, nicht? Zwischen Unbestimmten und Unbestimmtheit. Nicht? Das Unbestimmte kann ja auch ein noch nicht Bestimmtes sein, das aber schon in seiner Bestimmtheit, aber ungewusst, noch vorausliegt. Nicht? So wie das ein eher Schelling oder auch die materialistische Dialektik handhabt. Aber bei Hegel schlägt diese Einsicht, auch die später dann von Marx und Adorno dann reflektiert werden, schlägt manchmal in manchen Formulierungen ja auch durch. Nicht? Weil er sich um Konsequenz bemüht, kann ihm dann auch etwas Richtiges, was er so eigentlich gar nicht sagen dürfte, aus der Konsequenz seines Systems her, dann auch mal unterlaufen. Und das Absolute ist also hier zunächst als absolute Identität oder als Identisches bestimmt, also als der Mannigfaltigkeit und Entgegensetzung entgegengesetzt. Oder jenes Absolute, das nur als absolute Identität ist, ist nur das Absolute einer äußeren Reflexion. Es ist daher nicht das Absolut Absolute, sondern das Absolute in einer Bestimmtheit oder es ist Attribut. Ja, hier haben wir das Attribut aus Spinozas Ethik. Die Reflexionen zu Spinoza kommen da ja relativ unvermittelt plötzlich da in der großen Logik hinein. Man versteht eigentlich nicht, warum er jetzt plötzlich da eine Anmerkung zu Spinoza macht. Nicht? Oder das ganze Kapitel handelt ja von spinozistischen Begriffen. Das haben wir ja bereits schon deutlich gemacht an Exkursen zu seiner Geschichte der Philosophie, wo das deutlich wird. Und das Attribut gehört ja zu den Dingen, die Spinoza in seiner Ethik in Definitionen versucht zu fassen. Nicht? Das Absolute oder die Substanz, nicht? Definiert er als Ursache seiner selbst. Nicht? Unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen Wesen die Existenz einschließt oder das, dessen Natur nur als existierend begriffen werden kann. Und endlich ist in seiner Art heißt ein Ding, das durch ein anderes von gleicher Natur begrenzt werden kann. Ein Körper zum Beispiel heißt endlich, weil wir stets einen anderen größeren begreifen. Ebenso wird das Denken durch ein anderes Denken begrenzt. Dagegen wird ein Körper nicht durch das Denken, noch das Denken durch einen Körper begrenzt. Unter Substanz verstehe ich das, was in sich ist und durch sich begriffen wird. Das heißt, das, dessen Begriff nicht den Begriff eines anderen Dinges nötig hat, um daraus gebildet zu werden. Und jetzt kommt das mit dem Attribut. Unter Attribut verstehe ich das an der Substanz, was der Verstand als zu ihrem Wesen gehörig erkennt. Das ist vorhin schon etwas angedeutet worden. Und die dritte Bestimmung, nicht das einzelne, unter Modus verstehe ich die Affektion der Substanz oder das, was in einem anderen ist, durch das es auch begriffen wird. Nicht, das sind so bekannte Definitionen aus dem Kapitel über Gott. Nicht, wir müssen nur noch daran erinnern, dass also Hegel ja die ganze Logik sozusagen als eine Darstellung Gottes vor Erschaffung der Welt in einem gewissen Sinne interpretiert. Nicht? Ja, bei Hegel heißt es ja wörtlich dann, sind die Gedanken Gottes vor der Erschaffung der Welt. So heißt es. Und noch einmal zur Kritik an Spinoza, das heißt in der Anmerkung genau, aber Spinoza bleibt bei der Negation als Bestimmtheit oder Qualität stehen. Er geht nicht zur Erkenntnis desselben als absolute, das heißt sich negierende Negation fort. Somit enthält seine Substanz nicht selbst die absolute Form und das Erkennen desselben ist kein immanentes Erkennen. Zwar ist die Substanz absolute Einheit des Denkens und Seins oder der Ausdehnung, sie enthält also das Denken selbst, aber nur in seiner Einheit mit der Ausdehnung, das heißt, nicht als sich von der Ausdehnung trennend, somit überhaupt nicht als Bestimmen und Formieren, noch auch als die zurückkehrende und aus sich selbst anfangende Bewegung. Und dies drückt auch aus, dass Hegel die Bestimmung der Substanz bei Spinoza zu statisch ist. Ihr fehlt das, wie wir es vorhin formuliert hatten, das Lebendige oder dass sie sich auf sich zurückbezieht durch ihr Tätigsein. Ja, das, was er Subjekt nennt. Nicht? Ja. Schelling hatte ja traditionelle Unterscheidungen aus dem Mittelalter übernommen, nicht? Und genannt also Natur als Subjekt. Natura naturans, auch genannt, nicht? Und die Natur der Natur, also Natura naturata, das ist dann die Natur als Objekt. Nicht? Und genau das reflektiert sich hier auch bei Hegel. Hegel will aber jetzt nun nicht das relativ Absolute, er will das absolut Absolute. Ein absolutes Attribut. Und er schreibt deswegen: Der Ausdruck, der gebraucht worden ist, das absolut Absolute, bezeichnet das in seiner Form in sich zurückgekehrte Absolute oder dessen Form seinem Inhalte gleich ist. Das Attribut ist das nur relative Absolute, eine Verknüpfung, welche nichts anderes bedeutet als das Absolute in einer Formbestimmung. Die Form ist nämlich zuerst, vor ihrer vollendeten Auslegung, nur erst innerlich oder, was dasselbe ist, nur äußerlich, überhaupt zuerst bestimmte Form oder Negation überhaupt. Aber weil sie zugleich als Form des Absoluten ist, so ist das Attribut der ganze Inhalt des Absoluten. Es ist die Totalität, welche früher als eine Welt erschien oder als eine der Seiten des wesentlichen Verhältnisses, deren jede selbst das Ganze ist. Das Verhältnis von Form und Wesen, das wir im Grundkapitel schon hatten, findet sich auch hier. Die äußerliche Form ist eine Negation. Omnis determinatio est negatio. Auf Deutsch, jede Bestimmtheit ist Negation, die am Absoluten durch den Verstand sich vollzieht. Wie das beim Spinoza Hegels gedacht wird. Was Hegel begreiflich machen will, ist ja die Einheit von Inneren und Äußeren, was die ganze Wirklichkeit ist. Beide sind aber nur Ansichten des einen. Aber die beiden Welten, die Erscheinende und die an und für sich Seiende, sollten jede in ihrem Wesen einander entgegengesetzt sein. Die eine Seite des wesentlichen Verhältnisses war zwar der anderen gleich, das Ganze so viel als die Teile, die Äußerung der Kraft, derselbe Inhalt als diese selbst und das Äußere überhaupt dasselbe, was das Innere, aber zugleich sollten diese Seiten jede noch ein eigenes, unmittelbares Bestehen haben, die eine als die Seiende, die andere als die reflektierte Unmittelbarkeit. Im Absoluten dagegen sind diese unterschiedenen Unmittelbarkeiten zum Scheine herabgesetzt. Und die Totalität, welche das Attribut ist, ist gesetzt als sein wahres und einziges Bestehen. Die Bestimmung aber, in der es ist, ist das als das Unwesentliche. Der Modus wird bei Spinoza als die Affektionen der Substanz oder was in einem anderen ist, durch das es auch begriffen wird, bezeichnet. Durch die Erscheinung begreifen wir das Wesen. Das Wesen muss erscheinen, heißt es bei Hegel. Die Potenz begreifen wir durch den Akt, das Innere durch die Äußerungen. Die Dinge sind nicht jenseitig, sondern sie beziehen sich auf uns und andere Dinge. Da kann Hegel auch den Modus des Absoluten folgendermaßen beschreiben. Die wahrhafte Bedeutung des Modus ist daher, dass er die reflektierende eigene Bewegung des Absoluten ist. Ein Bestimmen, aber nicht, wodurch es ein anderes würde, sondern nur dessen, was es schon ist. Die durchsichtige Äußerlichkeit, welche das Zeigen seiner selbst ist. Eine Bewegung aus sich heraus, aber so, dass dies Sein nach außen ebenso sehr die Innerlichkeit selbst ist. Und damit ebenso sehr ein Setzen, das nicht bloß gesetzt sein, sondern absolutes Sein ist. Dass hier das Wort Zeigen seiner selbst vorkommt, hängt damit zusammen, dass im Griechischen das Wort Zeigen, also Phaino, nicht ich zeige, in seiner reflexiven Form, also die Mediumform, wird ausgenutzt, Phainestai, also daraus ist dann Phänomenon, also das Phänomen geworden, nicht? Und das, was wir dann mit Erscheinung dann übersetzen, nicht? Das ist hier aber Zeigen seiner selbst, nicht? Bei Kant ist es noch etwas anderes, dass das Erscheinen ja noch bedingt ist durch den Verstand, nicht? Das war es in der Antike noch nicht. Und bei Hegel ist es natürlich dann auch beides, nicht? Das, was man gewissermaßen vermittelt über die Subjektivität Kants aus der Welt herausholt, ist auch das Zeigen seiner selbst, nicht? Also das Wesen muss erscheinen, deswegen dieses Müssen, nicht? Und diese Einheit, von der eben gerade die Rede war bei Hegel, thematisiert er in diesem Abschnitt folgendermaßen. Das Absolute als diese sich selbst tragende Bewegung der Auslegung, als Art und Weise, welche seine absolute Identität mit sich selbst ist, ist Äußerung nicht eines Inneren, nicht gegen ein anderes, sondern ist nur als Absolutes, sich für sich selbst manifestieren. Es ist so Wirklichkeit. Hegel beginnt, wie bereits gesagt, formell. Das Kapitel beginnt und hat auch die Überschrift, nicht, mit Zufälligkeit oder formelle Wirklichkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit. Hier bezieht sich Hegel auf die undialektische Tradition, die über sich hinausführen will. Die Wirklichkeit ist formell, insofern sie als erste Wirklichkeit nur unmittelbare, unreflektierte Wirklichkeit, somit nur in dieser Formbestimmung, aber nicht als Totalität der Form ist. Sie ist so weiter nichts als ein Sein oder Existenz überhaupt. Aber weil sie wesentlich nicht bloße unmittelbare Existenz, sondern als Formeinheit des An-sich-Seins oder der Innerlichkeit und der Äußerlichkeit ist, so enthält sie unmittelbar das An-sich-Sein oder die Möglichkeit. Was wirklich ist, ist möglich. Das ist ja so ein ähnlicher Satz wie, was wirklich ist, das ist vernünftig, nicht? Beides hängt ja eng miteinander zusammen bei Hegel, nicht? Aber die Vernunft ist ja vor allen Dingen mit Möglichkeiten zu tun hat, aber nicht nur. Die rationalistische Tradition hat bestimmt, dass nur das wirklich sein kann, was sich widerspruchsfrei denken lässt. Aristoteles hat in der Metaphysik den Satz des Widerspruchs eingeführt, denn es ist nicht möglich, dass dasselbe demselben in derselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme. Kants Beispiel erläutert das. Ein Mensch, der jung ist, kann nicht zugleich alt sein, eben derselbe kann aber sehr wohl zu einer Zeit jung, zu anderen nicht jung, das heißt alt sein. Kant kritisiert die Synthesis, die in der Zeitbestimmung liegt, bei Aristoteles, was bei der Betrachtung von Bewegung aber, wenn das Subjekt, dem etwas prädiziert wird, sich verändert, bei der Kontradiktion des Subjekto, aber gerade von Bedeutung sein kann, wie wir bei Hegels dialektischem Widerspruch sehen. Was wirklich ist, ist möglich. Aber was ist damit gesagt, als eine bloße Tautologie? Das kritisiert Hegel. Dies bloß Formelle von etwas Aussagen, es ist möglich, ist daher ebenso flach und leer als der Satz des Widerspruchs und jeder in ihm aufgenommene Inhalt. A ist möglich heißt so viel wie als A ist A. Insofern man sich nicht auf die Entwicklung des Inhalts einlässt, so hat dieser die Form der Einfachheit. Erst durch die Auflösung desselben in seine Bestimmungen kommt der Unterschied an ihm hervor. Indem man sich an jene einfache Form hält, so bleibt der Inhalt ein mit sich identisches und daher ein mögliches. Es ist aber damit ebenso nichts gesagt, als mit dem formellen identischen Satze. Die bloße Möglichkeit, die sich in der widerspruchsfreien Denkbarkeit, A ist A, oder dem Satz des Widerspruchs ausdrückt, will Hegel überwinden. Es ist eine grenzenlose Mannigfaltigkeit, die denkbar ist. Aber jede Mannigfaltigkeit ist in sich und gegen anderes bestimmt, hat also Negation an sich. Daraus entwickelt Hegel nun aus der Contradiction adjecto oder dem Satz der Identität eine Dialektik, ein sich Widersprechen der formalen Logik selber. Zunächst drückt sich dies so aus, dass die Möglichkeit als aufgehoben gesetzte Formbestimmung einen Inhalt überhaupt an ihr hat. Diese ist als möglich ein an sich sein, das zugleich ein aufgehobenes oder ein Anderssein ist. Weil er also nur ein Möglicher ist, ist ebenso sehr ein Anderer und sein Gegenteil möglich. A ist A, ebenso minus A ist minus A. Diese beiden Sätze drücken jede die Möglichkeit seiner Inhaltsbestimmung aus. Aber als diese identischen Sätze sind sie gleichgültig gegeneinander. Es ist mit dem einen nicht gesetzt, dass auch der andere hinzukommt. Die Möglichkeit ist die vergleichende Beziehung beider. Sie enthält es in ihrer Bestimmung als eine Reflexion der Totalität, dass auch das Gegenteil möglich sei. Sie ist daher der beziehende Grund, dass darum, weil A gleich A auch minus A gleich auch minus A gleich minus A ist, in dem möglichen A ist auch das mögliche Nicht-A enthalten und diese Beziehung selbst ist es, welche beide als mögliche bestimmt. Als diese Beziehung aber, dass in dem einen möglichen auch sein anderes enthalten ist, ist sie der Widerspruch, der sich aufhebt. da sie nun ihrer Bestimmung nach das reflektierte und, wie sich gezeigt hat, das sich Aufhebende reflektierte ist, so ist sie somit auch das Unmittelbare und damit wird sie Wirklichkeit. Eine mögliche Welt ist demnach widersprüchlich, wenn sie nur formell durch widerspruchsfreie Denkbarkeit bestimmt wird. Es ist zufällig, ob A oder nicht A verwirklicht wird. Da muss die Modalität der Möglichkeit mit der Bestimmung der Zufälligkeit komplementiert werden, um die Möglichkeit konsistent zu halten. Diese Einheit der Möglichkeit und Wirklichkeit ist die Zufälligkeit. Das Zufällige ist ein Wirkliches, das zugleich nur als möglich bestimmt, dessen anderes oder Gegenteil ebenso sehr ist. Diese Wirklichkeit ist daher bloß Sein oder Existenz, aber in seiner Wahrheit gesetzt. In seiner Wahrheit gesetzt, den Wert eines Gesetzseins oder der Möglichkeit zu haben. Umgekehrt ist die Möglichkeit als die Reflexion in sich oder das an sich Sein gesetzt als Gesetztsein. Was möglich ist, ist ein Wirkliches in diesem Sinne der Wirklichkeit. Es hat nur so viel Wert als die zufällige Wirklichkeit. Es ist selbst ein Zufälliges. Das Zufällige bietet daher die zwei Seiten dar. Erstens, insofern es die Möglichkeit unmittelbar an ihm hat oder, was dasselbe ist, insofern sie in ihm aufgehoben ist, ist es nicht Gesetztsein noch vermittelt, sondern unmittelbare Wirklichkeit. Es hat keinen Grund. Weil auch dem Möglichen diese unmittelbare Wirklichkeit zukommt, so ist es so sehr als das Wirkliche bestimmt, als zufällig, so sehr als das Wirkliche bestimmt, als zufällig und ebenfalls ein Grundloses. Das Zufällige ist aber zweitens das Wirkliche, als ein nur Mögliches oder als ein Gesetztsein. So auch das Mögliche ist als formelles an sich Sein nur Gesetztsein. Somit ist beides nicht an und für sich selbst, sondern hat seine wahrhafte Reflexion in sich in einem anderen. Oder es hat einen Grund. Das Zufällige hat also darum keinen Grund, weil es zufällig ist. Und ebenso wohl hat es einen Grund, darum, weil es zufällig ist. Ja, hier haben wir wieder einen berühmten dialektischen Widerspruch. Das Zufällige hat also keinen Grund, weil es zufällig ist. Und es hat einen Grund, weil es zufällig ist. Nicht? A kann also anders sein als A, nämlich nicht A. Dass es A ist, hat einen Grund, aber in anderer Perspektive auch keinen Grund, weil es zufällig ist. Es ermangelt der Notwendigkeit. Es ist das Gesetzte, unvermittelte Umschlagen des Inneren und Äußeren oder des in sich reflektiert Seins und des Seins ineinander. Gesetzt dadurch, dass Möglichkeit und Wirklichkeit jede an ihr selbst diese Bestimmung hat, dadurch, dass sie Momente der absoluten Form sind. So ist die Wirklichkeit in ihrer unmittelbaren Einheit mit der Möglichkeit nur die Existenz und bestimmt als Grundloses, das nur ein Gesetztes oder nur Mögliches ist. Oder als reflektiert und bestimmt gegen die Möglichkeit, so ist sie von der Möglichkeit, von dem in sich reflektiert sein, getrennt und somit ebenso unmittelbar auch nur ein Mögliches. Ebenso die Möglichkeit als einfaches an sich sein, so ist sie ein unmittelbares, nur ein seiendes überhaupt oder entgegengesetzt gegen die Wirklichkeit, ebenso ein wirklichkeitsloses an sich sein, nur ein mögliches, aber eben darum wieder nur eine nicht in sich reflektierte Existenz überhaupt. das Wesen, das Innere, das in sich reflektiert sein als die Möglichkeit, schlägt um in die Erscheinung, das Äußere in Reflexion in anderes. Das Umschlagen ist die Zufälligkeit, aber indem alles in seinem Gegenteil umschlägt, haben wir eine Notwendigkeit. Alles hat einen Grund. Aus der Möglichkeit des Fallgesetzes folgt nicht, dass der Ziegel vom Dach fällt, beziehungsweise es folgt zufälligerweise. Es widerspricht sich nicht, dass er das tut. Es ist widerspruchsfrei denkbar. Notwendig ist, dass er so fällt, wie er fällt, wenn er denn fällt. Aber ob er das tut, ist aus dem Fallgesetz nicht herleitbar. Das nutzt Hegel nun aus, über die bloße formelle Wirklichkeit hinauszuführen. Das Zufällige ist so notwendig, weil es gesetzmäßig folgt und das Wirkliche als Mögliches bestimmt ist. Hier haben wir also eine Differenzierung von Notwendigkeit und Wirklichkeit, die einem absoluten Determinismus widerstreitet. Der kritische Rationalismus Poppers, sein negativer Positivismus, hat einen überdeterminierten Wirklichkeitsbegriff, wodurch die Wirklichkeit immer auch ganz anders sein könnte. Es wird ja immer ein Modell, bestimmte Vorstellungen, Hypothesen, die gelten sollen, die werden immer mit der Wirklichkeit unmittelbar verglichen, so als ob die Notwendigkeit unmittelbar in der Wirklichkeit vorhanden wäre. Aber das ist so nicht der Fall. Und diesen Mangel, so als ob er den schon gekannt hätte, reflektiert bereits Hegel. Das Notwendige ist ein Wirkliches. So ist es als Unmittelbares, Grundloses. Es hat aber ebenso sehr seine Wirklichkeit durch ein anderes oder in seinem Grunde, aber ist zugleich das Gesetztsein dieses Grundes und die Reflexion desselben in sich. Die Möglichkeit des Notwendigen ist eine aufgehobene. Das Zufällige ist also notwendig, darum, weil das Wirkliche als Mögliches bestimmt, damit seine Unmittelbarkeit aufgehoben und in Grund oder an sich sein und in Begründetes abgestoßen ist, als auch, weil diese seine Möglichkeit, die Grundbeziehung, schlechthin aufgehoben und als Sein gesetzt ist. Das Notwendige ist, und dies Seiende ist selbst das Notwendige. Zugleich ist es an sich. Diese Reflexion in sich ist ein anderes als jene Unmittelbarkeit des Seins. Und die Notwendigkeit des Seiendes, des Seienden, ist ein anderes. Das Seiende selbst ist also nicht, ist so nicht das Notwendige, aber dieses an sich Sein ist selbst nur gesetzt sein. Es ist aufgehoben und selbst unmittelbar. So ist die Wirklichkeit in ihrem Unterschiedenen, der Möglichkeit, identisch mit sich selbst. Als diese Identität ist sie Notwendigkeit. Ja, dies klang natürlich sehr kompliziert, aber das Vorhergehende hat das eigentlich im Grunde an dem Beispiel bereits schon erklärt, nicht? Dass diese Identität die Notwendigkeit ist. Indem die Möglichkeit in die Wirklichkeit hineingenommen wird, kann Hegel einen überdeterminierten Wirklichkeitsbegriff vermeiden. Notwendigkeit kennzeichnet also nicht die Wirklichkeit unmittelbar, sondern deren Potenziale, deren reale Möglichkeiten. Darum leitet Hegel auch zu den realen Bestimmungen nun über, die an Aristoteles Entelechie, Dynamis und Energia anknüpfen und die Welt als eine Einheit von inneren und äußeren, potenziellen und aktuellen begreift. Ich ziehe mal die Musik etwas vor, weil ich glaube, nachdem wir diesen komplizierten Gedanken vollzogen haben, brauchen wir noch einer musikalischen Reflexion. Und ich bringe jetzt die zweite musikalische Reflexion zur hebräischen Bibel von Max Dölemann. Also, das ist also der Eichhorn. Und Gesang wieder von Esther Kontarski und Arno Waschk und Max Dölemann mussten sich diesmal ein Klavier teilen. Sie spielen nämlich vierhändig. Ja, das war Max Dönemann mit einer musikalischen Reflexion. Gerade eben wurde von der Hamburger Feuerwehr gemeldet, dass es da einige rauchende Köpfe in Hamburg seien. Wir bemühen uns, jetzt die Köpfe doch noch mal ein bisschen wieder abzukühlen, indem wir jetzt zu dem nächsten Kapitel der relativen Notwendigkeit und der realen Wirklichkeit, Möglichkeit und Notwendigkeit übergehen. Hier wiederholt sich einiges, was wir in der letzten Sendung gehabt haben. Wir nähern uns also diesen Bestimmungen wieder. Nur, dass jetzt Begriffe wie Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit thematisch sind, die vorher nur operativ verwendet wurden. Sie entsprechen den kantischen Modalitätskategorien, nicht? Möglichkeit, Realität und Notwendigkeit. Die sind in der Kategorientafel bei Kant da vorgesehen. Und die Notwendigkeit thematisiert Hegel jetzt. Die Notwendigkeit, die sich ergeben hat, ist formell, weil ihre Momente formell sind, nämlich einfache Bestimmungen, die nur als unmittelbare Einheit oder als unmittelbares Umschlagen des einen in das andere Totalität sind und somit nicht die Gestalt der Selbstständigkeit haben. In dieser formellen Notwendigkeit ist daher die Einheit zunächst einfach und gegen ihre Unterschiede gleichgültig. Als unmittelbare Einheit der Formbestimmung ist diese Notwendigkeit Wirklichkeit. Aber eine solche, die, weil ihre Einheit nunmehr bestimmt ist als gleichgültig gegen den Unterschied der Formbestimmung, nämlich ihre Selbst und der Möglichkeit, einen Inhalt hat. Diese als gleichgültige Identität enthält auch die Form als gleichgültige, das heißt als bloß verschiedene Bestimmungen und ist mannigfaltiger Inhalt überhaupt. Diese Wirklichkeit ist reale Wirklichkeit. Die reale Wirklichkeit als solche ist zunächst das Ding von vielen Eigenschaften, die existierende Welt. Aber sie ist nicht die Existenz, welche sich in Erscheinung auflöst, sondern als Wirklichkeit ist sie zugleich an sich sein und Reflexion in sich. Sie erhält sich in der Mannigfaltigkeit der bloßen Existenz. Ihre Äußerlichkeit ist innerliches Verhalten nur zu sich selbst. Was wirklich ist, kann wirken. Seine Wirklichkeit gibt etwas kund durch das, was es hervorbringt. Sein Verhalten zu anderem ist die Manifestation seiner, weder ein Übergehen, so bezieht das Seiende etwas sich auf anderes, noch ein Erscheinen, so ist das Ding nur im Verhältnis zu anderen, ist ein Selbstständiges, das aber seine Reflexion in sich, seine bestimmte Wesentlichkeit in einem anderen Selbstständigen hat. Ja, hier fasst Hegel die vorherigen Kapitel zusammen, wo die Wirklichkeit erst einmal als das Vorhandene, wie es auch eine undialektische Wirklichkeitsauffassung auffasst, betrachtet wurde. Aber er geht darüber reflexiv hinaus. Die reale Möglichkeit ist jetzt nicht nur ein Gedachtsein, sondern etwas Existierendes. Als die Möglichkeit im Sinne des Ansichseins oder des Potenzials der realen vorhandenen Wirklichkeit ist sie ja reale Möglichkeit, nicht bloß formale. Die formelle ist nur die Reflexion in sich als abstrakte logische Identität des A ist A. Anders die reale. Diese reale Möglichkeit ist selbst unmittelbare Existenz. Nicht mehr aber darum, weil die Möglichkeit als solche, als formelles Moment, unmittelbar ihr Gegenteil, eine nicht reflektierte Wirklichkeit ist, sondern weil sie reale Möglichkeit ist, hat sie sogleich diese Bestimmung an ihr selbst. Die reale Möglichkeit einer Sache ist daher die daseiende Mannigfaltigkeit von Umständen, die sich auf sie beziehen. Diese Mannigfaltigkeit des Daseins ist also zwar sowohl Möglichkeit als Wirklichkeit, aber ihre Identität ist nur erst der Inhalt, der gegen diese Formbestimmungen gleichgültig ist. Sie machen daher die Form aus bestimmt gegen ihre Identität oder die unmittelbare, reale Wirklichkeit, darum weil sie unmittelbare ist, ist gegen ihre Möglichkeit bestimmt. Als diese bestimmte, somit reflektierte, ist sie reale Möglichkeit. Diese ist nun zwar das gesetzte Ganze der Form, aber der Form in ihrer Bestimmtheit, nämlich der Wirklichkeit als formeller oder unmittelbarer und ebenso der Möglichkeit als des Abstrakten an sich Seins. Diese Wirklichkeit, welche die Möglichkeit einer Sache ausmacht, ist daher nicht ihre eigene Möglichkeit, sondern das an sich Sein eines anderen Wirklichen. Sie selbst ist die Wirklichkeit, die aufgehoben werden soll. Sie selbst ist die Wirklichkeit, die aufgehoben werden soll. Die Möglichkeit als nur Möglichkeit. So macht die reale Möglichkeit das Ganze von Bedingungen aus eine nicht in sich reflektierte, zerstreute Wirklichkeit. Moment, nochmal das Ganze. So macht die reale Möglichkeit das Ganze von Bedingungen aus. Eine nicht in sich reflektierte, zerstreute Wirklichkeit, welche aber bestimmt ist, das an sich Sein, aber eines anderen zu sein und in sich zurückgehen zu sollen. Wir hatten schon bei der Diskussion des Grundes von Hegel vernommen, dass eine Sache in Existenz tritt, wenn die Totalität der Bedingungen vorhanden ist. Es gehört, wie wir hier sehen, doch noch ein Tick mehr dazu, der einen Umschlag der Möglichkeit in die Wirklichkeit ermöglicht. Wenn wir in der gesellschaftlichen Praxis etwas anderes wollen, so muss es als reale Möglichkeit vorhanden sein. Es bedarf der Bedingungen, um es zu realisieren. Und wenn es der menschliche Wille ist, der nötig ist, um die Potenziale für eine vernünftige Einrichtung der Gesellschaft zu realisieren. Anders gesagt, wenn die Bedingungen fehlen, ist die Praxis eine Don Quixoterie. Es kann sein, dass die unmittelbare Praxis nur die Bedingungen herstellen kann. Und das Schicksal des ehemaligen Ostblocks war ja, dass es beim Versuch der Herstellung der Bedingungen für den Sozialismus durch den Staatskapitalismus blieb und die Revolution, die Lenin intendierte, nie stattfand. Ob nun Wolfgang Port richtig provoziert mit dem Buchtitel Kapitalismus Forever, kann nur eine wirkliche Gesellschaftsanalyse der Bedingungen, die eine Überwindung ermöglichen könnten, leisten. Die Übermacht des Bestehenden sollte einen da nicht dumm machen. Dazu möchte ich jetzt doch noch mal was sagen. Das ist völlig richtig. Wenn man den Begriff der Möglichkeit jetzt vor dem Hintergrund diskutiert, der Möglichkeit von Veränderung bestehender Verhältnisse. Ich denke, dass das, was wir bisher ausgeführt haben, aber auch noch vor allem anderen unter einem anderen Aspekt interpretiert werden kann, nämlich unter dem Aspekt, des Verhältnisses von Wert als dem Prinzip, dass diese Gesellschaft im Innersten zusammenhält, sozusagen jetzt quasi als Substanz genommen und den Einzelnen der erscheint eine Mannigfaltigkeit von Gegenständen, die der Möglichkeit nach sozusagen wird haben und damit Teil einer Totalität sind, oder ich kann es auch anders ausdrücken, partizipieren an der Substanz oder Teil der Substanz sind. Durch sie ist die Substanz letztendlich das, was sie ist, ohne die Arbeitskraft, die selbst wird repräsentiert, ohne die Gegenstände, in denen abstrakte Arbeit sich materialisiert hat, ohne alle diese Dinge wäre der Wert nicht das Prinzip, das diese Gesellschaft im Innersten zusammenhält. Und nur durch ihre wechselseitige Beziehung aufeinander, jede Ware steht im Grunde ja zu einer anderen Ware in einem bestimmten Verhältnis, sie beziehen sich quasi aufeinander, nämlich insofern, als sie Wert repräsentieren. Insofern sind sie zugleich durch ihre Beziehung, durch ihre universellen Beziehungen aufeinander, das, was diese Substanz, die die Gesellschaft im Innersten zusammenhält, ausmacht. Also das heißt, was ich gerne nochmal machen würde, dann vielleicht an späterer Stelle, wäre dieses Kapitel von Hegel über Wirklichkeit, den Begriff des Absoluten und die Auslegung des Absoluten diskutieren unter dem Aspekt, inwieweit Hegel in diesen Bestimmungen nicht schon das quasi antizipiert hat, was Marx später im Kapital, in dem Kapitel, in dem er dann den Wert entwickelt, formuliert. Ja, der Wert wird als Substanz auch bezeichnet. Wir haben da natürlich einen anderen Gegenstand bei Marx, nicht? Die Wertformanalyse. Wir haben also einmal die Wertform des Kapitals und dann haben wir auch noch die Naturalform des Kapitals. Hier habe ich natürlich erstmal versucht, das Kapitalverhältnis müsste man natürlich da jetzt mit einbeziehen. In welcher Art und Weise verhindert es eine Veränderung? In welcher Weise ermöglicht es eine Veränderung? In seinem neuen Buch Kapitalismus Forever kommt Port zu einem Schluss, den er bislang nie gezogen hatte. Kapitalismus Forever. Die Chance, etwas zu verändern, ist verpasst. Wir können nichts mehr tun. Das ist mir dann doch etwas zu ein Ende der Geschichte. Resignativ und entspricht am Ende der Geschichte. Man hofft dann, dass das nicht ganz so gemeint ist, nicht? Und nämlich als Provokation. Das ist aber durchaus, da darf man ja nicht zu vorschnell so etwas abwehren, nicht? Das muss in Betracht gezogen werden. Nicht? Wenn wir vorschnell, ohne dass tatsächlich Bedingungen vorhanden sind für eine Veränderung, versuchen, etwas zu verändern, dann ist es tatsächlich dann, wie Marx sich immer ausdrückte, nicht Don Quixoterie. Das heißt, wir werden mit Notwendigkeit dann scheitern. Und dies kann man natürlich erstmal hier von Hegel jetzt erstmal lernen, unabhängig davon, wie man jetzt diese hegelischen Kategorien in einer Wertformanalyse einbringen kann, wozu ja dann Begriffsbestimmungen wie Allgemeines und Besonderes und Einzelnes und so, was wir nächstes Mal erst diskutieren wollen, benötigen. Aber wir können diese Dinge, weil sie da auch sehr gut hineinpassen, also das Wertgesetz auch, dann machen wir das in der nächsten Sendung noch mit hinein, wo wir da Allgemeines, Besonderes und Einzelnes diskutieren. Dann machen wir das letzte Kapitel hier aus der Wesenslogik das nächste Mal erst. Und weil das ohnehin nicht schon eine sehr geballte Ladung geworden ist. und diskutieren da auch noch einmal, wie das jetzt ist mit der Substanz und den Akzidenzien und deren Verhältnis. Da spielt das ja mit der Auslegung des Absoluten auch eine Rolle. Hegel reflektiert ja immer alles noch einmal neu, nicht als öde Wiederholung, sondern aus einer anderen Perspektive noch. Und in dem Kontext der Substantialität, Kausalität und Wechselwirkung, da kann man sich auch deutlich machen, wie das jetzt eigentlich gemeint ist mit dem Wertgesetz oder, wie Adorno sich immer ausdrückt, dem ökonomischen Bewegungsgesetz. Gesetz. Aber hier wollten wir dann nochmal also Hegels Anregungen noch einmal reflektieren, was die reale Möglichkeit angeht. Was real möglich ist, ist also nach seinem An-sich-Sein ein formelles, identisches, das nach seiner einfachen Inhaltsbestimmung sich nicht widerspricht, aber auch nach seinen entwickelten und unterschiedenen Umständen und allem, womit es im Zusammenhang steht, muss es als das mit sich Identische sich nicht widersprechen. Aber zweitens, weil es in sich mannigfaltig und mit anderem in mannigfaltigem Zusammenhang ist, die Verschiedenheit aber an sich selbst in Entgegensetzung übergeht, ist es ein Widersprechendes. Wenn von einer Möglichkeit die Rede ist und deren Widerspruch aufgezeigt werden soll, so hat man sich nur an die Mannigfaltigkeit, die sie als Inhalt oder als ihre bedingte Existenz enthält, zu halten, woraus sich leicht ihr Widerspruch auffinden lässt. Dies ist aber nicht ein Widerspruch der Vergleichung, sondern die mannigfaltige Existenz ist an sich selbst dies, sich aufzuheben und zugrunde zu gehen und hat darin wesentlich die Bestimmung, nur ein Mögliches zu sein an ihr selbst. Wenn alle Bedingungen einer Sache vollständig vorhanden sind, so tritt sie in Wirklichkeit. Die Vollständigkeit der Bedingungen ist die Totalität als am Inhalte und die Sache selbst ist dieser Inhalt bestimmt, ebenso ein Wirkliches als Mögliches zu sein. In der Sphäre des bedingten Grundes haben die Bedingungen die Form, nämlich den Grund oder die für sich seiende Reflexion, außer ihn, welche sie zu Momenten der Sache bezieht und die Existenz an ihnen hervorbringt. Hier hingegen ist die unmittelbare Wirklichkeit nicht durch eine voraussetzende Reflexion bestimmt, Bedingung zu sein, sondern es ist gesetzt, dass sie selbst die Möglichkeit ist. Es ist an dieser Stelle noch einmal darauf hinzuweisen, dass real bei Hegel einmal so viel wie vorhanden bedeuten kann und dann noch die Bedeutung von inhaltlich bestimmt hat. Darüber muss man belesen stets achten. Es kann auch manchmal beides zugleich gemeint sein, wenn zum Beispiel von realer Möglichkeit die Rede ist, sind da ja die Bedingungen vorhanden und es gibt eine Inhaltsbestimmung. Die Negation der realen Möglichkeit gehört zu den Selbstnegationen. Die Identität erweist sich als mit dem Gegenteil identisch. Das A ist A impliziert ein Nicht-A ist Nicht-A. Die Negation der realen Möglichkeit ist somit ihre Identität mit sich. Indem sie so in ihrem Aufheben der Gegenstoß dieses Aufhebens in sich selbst ist, ist sie die reale Notwendigkeit. Was notwendig ist, kann nicht anders sein, aber wohl, was überhaupt möglich ist. Denn die Möglichkeit ist das An-sich-Sein, das nur gesetzt sein und daher wesentlich anders sein ist. Die formelle Möglichkeit ist diese Identität als Übergehen in schlechthin anderes. die reale aber, weil sie das andere Moment, die Wirklichkeit, an ihr hat, ist schon selbst die Notwendigkeit. Was daher real möglich ist, das kann nicht mehr anders sein. Unter diesen Bedingungen und Umständen kann nicht etwas anderes erfolgen. Reale Möglichkeit und die Notwendigkeit sind daher nur scheinbar unterschieden. Diese ist eine Identität, die nicht erst wird, sondern schon vorausgesetzt ist und zugrunde liegt. Die reale Notwendigkeit ist daher inhaltsvolle Beziehung. Denn der Inhalt ist jene an sich seiende Identität, die gegen die Formunterschiede gleichgültig ist. Diese Notwendigkeit aber ist zugleich relativ. Sie hat nämlich eine Voraussetzung, von der sie anfängt. Sie hat an dem Zufälligen ihren Ausgangspunkt. Das reale Wirkliche als solches ist nämlich das bestimmte Wirkliche und hat zunächst seine Bestimmtheit als unmittelbares Sein darin, dass es eine Mannigfaltigkeit existierender Umstände ist. Aber dies unmittelbare Sein als Bestimmtheit ist es auch das Negative seiner, ist an sich Sein oder Möglichkeit. So ist es reale Möglichkeit. Wir haben hier immer noch eine relative Notwendigkeit, eine jeweils beschränkte Wirklichkeit, die daher auch nur ein zufälliges ist. Das Wort Unfall im Englischen, Accident, drückt ja auch so viel wie Zufall, von Accidere im Lateinischen sich herleitend, die Akzidenz aus. Das griechische Katasymbabikos, also gemäß des Hinzutretenden, das hier latinisiert wurde, ist ja eine wichtige Bestimmung bei Aristoteles. Und wenn von Substanz und Akzidenz die Rede ist, kommt das auch bei Kant noch vor. Die reale Notwendigkeit ist noch mit dem Zufall behaftet und den muss Hegel schließlich noch hineinnehmen, wenn er von absoluter Notwendigkeit sprechen will. In der Tat ist somit die reale Notwendigkeit an sich auch Zufälligkeit. Dies erscheint zunächst so, dass das real Notwendige der Form nach zwar ein notwendiges, aber dem Inhalte nach ein beschränktes sei und durch ihn seine Zufälligkeit habe. Allein auch in der Form der realen Notwendigkeit ist die Zufälligkeit enthalten. Denn wie sich gezeigt, ist die reale Möglichkeit nur an sich das Notwendige. Gesetzt aber ist sie als das Anderssein der Wirklichkeit und Möglichkeit gegeneinander. Die reale Notwendigkeit enthält daher die Zufälligkeit. Sie ist die Rückkehr in sich aus jenem unruhigen Anderssein der Wirklichkeit und Möglichkeit gegeneinander, aber nicht aus sich selbst zu sich. An sich ist also hier die Einheit der Notwendigkeit und Zufälligkeit vorhanden. Diese Einheit ist die absolute Wirklichkeit zu nennen. Ja, hier wird natürlich deutlich, was du vorhin über das Wertgesetz gesagt hast. Nicht? Im Wertgesetz zeigt sich ja sowas, dass, wie auch die List der Vernunft bei Hegel, nicht? Dass die Einzelnen handeln, nicht? Und sich dann eine allgemeine Gesetzmäßigkeit durchsetzt. Nicht? Die Aktuosität der Akzidenzien bestimmt die Substanz nach Hegel. Nicht? Und dies ist beim Wertgesetz ja auch genauso der Fall. Nicht? Es ist immer wieder bei Marx vom gesellschaftlichen Durchschnitt die Rede. Es ist immer wieder von Konkurrenz die Rede, die sich dann niederschlägt in einem Allgemeinen, das keiner der Konkurrenten erwartet hatte. Nicht? Nicht alle Konkurrenten sind ja Sieger. Nicht? Es gibt dann immer ja auch Verlierer. Nicht? Aber niemand hat intendiert, Verlierer zu sein. Nicht? Jeder versucht, seine Ware möglichst kostengünstig herzustellen und die Produktivität bei der Produktion zu steigern. Das ist gewissermaßen die Sphäre der Akzidenzien. Das tut jeder, das ist zufällig. Jeder macht das so, wie er es kann. Da es aber alle tun, nicht, haben nicht alle den Konkurrenzvorteil gegenüber den anderen. Und sie bewirken dann letztendlich, in letzter Instanz, nicht, dass die Erhöhung der Produktivität im gesellschaftlichen Durchschnitt dazu führt, dass die Waren entwertet werden. Sie werden in einer Art und Weise produziert, dass sie dann weniger wert sind. Nicht? Es wird ja auch weniger Arbeitszeit, was Marx ja als Substanz, als gesellschaftliche Substanz des Wertes betrachtet, nicht die Zeit, nicht abstrakte Arbeitszeit. Also abstrakte Verausgabung von Arbeitskraft in der Zeit genommen. Es ist abstrakte Durchschnittszeit, muss man sehen. Also das haben wir das Verhältnis von Akzidenz und Substanz auch wiederum. Nicht? Genauso, wenn die Arbeitszeit ja immer als Durchschnittsarbeitszeit betrachtet wird, nicht? Marx weist ja darauf hin, also wenn die Arbeitszeit jetzt in Substanz der Werte unmittelbar bestimmen würde, dann würde ja der besonders faule besonders dann besonders hohen Wert erzeugen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern vermittelt über die Konkurrenz und vermittelt über die Durchschnittsbildungen ist die Substanz dasjenige, was allgemein ist, substanziell ist, nicht? Aber vermittelt über die Akzidenzien. Das ist etwas, was wir bei Hegel hier schon durchaus angelegt finden können. Marx hat die hegelische Logik ja nicht nur durchblättert, wie er da irgendwie mal einen Brief an Engels schreibt, sondern hat durchaus etwas mehr getan. Nicht? Er hat die also sehr ausführlich studiert, nicht? Sodass dann sogar Lenin meinte, nicht? Also ohne die Erkenntnis der hegelischen Logik könne man den Marx gar nicht verstehen. Also hat eine ganze Generation von Marxisten den Marx nicht verstanden. Nicht? Heute ist das ja anders geworden. Es gibt schon eine neue Marx-Interpretation und solche Dinge. Nicht? Also gewissermaßen eine neue Schulbildung sogar. Nicht? Und dies führt dazu, dass die Bedingungen, sich das anzueignen, besser geworden sind. Nicht? Wolfgang Port hat ja kürzlich mal gesagt, dass es also sich durch diese blauen Bände noch durchzuarbeiten, das hat keinen Wert mehr. Das ist alles nur langweilig und Mühe. Das mag ja sein, dass es langweilig ist. Es macht viel Mühe. Langweilig, finde ich, ist es aber nicht. Ja, ich finde es auch nicht so langweilig, aber ich kann mir schönere Tätigkeiten genauso vorstellen. Nicht? Ich würde dann lieber Musik machen, komponieren und solche Dinge tun. Und das bringt mich wieder auf eine gute Idee, weil es auch noch eine dritte Reflexion auf dieser CD gibt, den Midrashim Nummer 3, nicht? Das ist im ersten Buch Samuel. Und da ist dann auch ein, von Max Dölemann auch noch nicht nur Klavier, sondern Elektronik dabei. Nicht? Das hören wir uns doch nochmal an. FSK 93, wo keins ist, ist eins, eine Diskussion über Dialektik. Susanne Sippel, Michael Lübig und Martin Blumtritt waren zu hören. Und am zweiten Sonntag des nächsten Monats zur gewohnten Zeit um 20 bis 22 Uhr sind wir wieder zu hören und setzen die Diskussion der Dialektik fort. Der nächste Schritt, den wir eigentlich heute schon machen wollten, dreht sich um den Zufall, den Hegel nicht eliminiert, sondern ihn in die Notwendigkeit integriert. Nicht? Und darin ist logisch auch schon das von Marx formulierte Wertgesetz oder ökonomische Bewegungsgesetz vorgebildet, nachdem das Zufällige im Durchschnitt das notwendige Allgemeine ausmacht. Hegel drückt das natürlich noch abstrakter aus, aber wenn die zufällige Bedingung selbst Resultat ist, das die Notwendigkeit bedingt, haben wir eine absolute Notwendigkeit. Das heißt, dass die Voraussetzung eines Systems aus dem System gesetzt ist, was bei Hegel unter dem Titel Substantialität läuft. Und das werden wir das nächste Mal diskutieren und zum Begriff des Begriffs bei Hegel dann überleiten und das mit Adornos negativer Dialektik in Zusammenhang bringen.